Yeah, Animus Rap Rebel KD Beats 4, 5, 6, 9. In der Hektik ist Geduld wie verloren. Mit schwarzen Haaren sind wir hier schon schuldig geboren. In dem Staat, wo Gast nur König ist, wenn er schön das frisst, was man ihm gibt. Sonst ist er für die Umwelt ein Dorn. Das Lebensziel hat hier ne Kehrseite wie ein Besenstiel. Geld bringt deine nur Erzfeinde wie ein Bergbetrieb. Ob ich das ernst mein, frag jeden Team, der dich schon sieht, wie auf der Zwiebackpackung, du Suckers und der Navy die leben auf der Straße und sind Hassnehmer. Klamotten schon sehr lange versifft, so wie Darth Vader. Hater, während die Emos oder Metros deiner Tisch mit 12 schon Augenbrauen wie Theo Weigel. Und dieser Animus, die Rap für die Kids da draußen, die in jungen Jahren durch die Straßen wie die Kings rumlaufen. Ignorante Kippe aus dem Auto schnipsen, doch eben Jahre später orange gekleidet, genau diese Kippen auf. Wir bewegen uns im Kreislauf voll Dreck. Ein Ausweg nicht in Sicht, doch wollen einfach nur weg. Freunde werden Verräter, also scheiß auf den Rest. Aber wo kannst du hin? Sag, wo kannst du hin? Denn wir bewegen uns im Kreislauf voll Dreck. Ein Ausweg nicht in Sicht, doch wollen einfach nur weg. Freunde werden Verräter, also scheiß auf den Rest. Aber wo kannst du hin? Sag, wo kannst du hin? Ha? Hier hin, wir sind's. Pottweiler, Rap Rebel, 4, 5. Banditen, wir ticken wie Parasiten. Und jeder dreht ein Ding, weil ihr alle das Para lieben. Miese Prise. Einige rappen sich die Seele frei, schieben Krise. Andere brechen dir die Zähne ein, strecken hier mit Edelweiß, verkaufen das Koks. Kostcash, Zuhälter schicken Frauen in den Tod. Diebstahl, Langeweile, klauen dir dein Brot. Machen Geld wie ein Casino, setzen 1000 auf Rot. Und das Geld geht schneller als es kommt. Worte prallen an mir ab wie Messer auf Beton. Rap, Rap, Rap Rebel, Chef im Revier hier. Kommt her, ihr wollt Stress, dann verliert ihr. Hier, yeah, dieser Staat ist der Schwanz in deine Pobacken drin. Ro, wo kannst du hin, Lo? Wir bewegen uns im Kreislauf voll Dreck. Ein Ausweg nicht in Sicht, doch wollen einfach nur weg. Freunde werden Verräter, also scheiß auf den Rest. Aber wo kannst du hin? Sag, wo kannst du hin? Denn wir bewegen uns im Kreislauf voll Dreck. Ein Ausweg nicht in Sicht, doch wollen einfach nur weg. Freunde werden Verräter, also scheiß auf den Rest. Aber wo kannst du hin? Sag, wo kannst du hin? Ha?